vorschlagen, weiterzumachen. Also jetzt könnte man natürlich die Ergebnisse der Kleingruppen oder der Pause, je nachdem, zusammenführen im Plenum. Wenn da Interesse dran besteht, wir können noch weitergehen im Text sozusagen. Ich weiß auch nicht, wie spät ist es denn? 16:20 Uhr. Ja. Bis zum Abendessen sind wir fertig. Ich glaube, das könnte sich ausgehen. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was jetzt die strikte Antinomie auszeichnet? Ja, also diese vier Merkmale. Selbstbezüglichkeit. Selbstbezüglichkeit. Es ist auch alles in diesen Büchern, die wir da rumgehen lassen haben, drinnen. Es gibt auch in diesem Buch, das heißt Probleme der Dialektik heute, einen recht kondensierten Artikel von Heiko Knoll. Da muss man nicht das ganze Buch lesen und da ist es auch irgendwie sozusagen ganz gut formuliert. Und der ist auch der Co-Autor des einen Buchs, da das herumgeht, das Prinzip der Dialektik. Neben Jürgen Ritzert. Ja, dann die negative Selbstbezüglichkeit, dass es nicht nur selbstbezüglich ist, sondern auch die Aussagen auch sich negativ auf sich selbst beziehen. Dann der Gegensatz bei gleichzeitiger Implikation. Also Gegensatz, Gegensätze bei gleichzeitiger Implikation. Die beiden sind gegensätzlich, aber es ist trotzdem notwendig, um das eine zu verstehen, immer das andere zu setzen. Du bist automatisch aufs andere verwiesen, obwohl das andere das ist ja die Negation des einen ist. Was setzen wir jetzt in deinem Beispiel mit dem Väter? Naja, damit ich sagen kann, dass das eine falsch ist, muss ich immer schon denken, dass das auch wahr ist. Ja, damit ich sagen kann, dass ich lüge, muss ich immer auch setzen, dass es sozusagen eine wahre Aussage ist. Ein bisschen so. Das binäre System 01, oder? Ich glaube, das ist, weiß ich nicht. Und was eben durch dieses sozusagen Hin- und Her-Changieren schon als nächster Punkt dann quasi aufgelegt ist, ist die Prozessualität. Das wäre der vierte wirklich wichtige Punkt, der daraus folgt, dass man immer von dieser logischen Setzung, die eigentlich eine punktuelle Setzung ist, in die Prozessualität gezwungen wird. Und die auch nicht los wird auf höheren Ebenen oder so. Ja. Also der Widerspruch pflanzt sich sozusagen fort, der ist nicht sozusagen... Da gibt es nicht einmal einen Stopp. Also das muss man dann willkürlich vielleicht irgendwo abschließen, oder kann man, aber das ist in der Struktur selbst nicht abschließbar, sozusagen. Ja. Nach hinten. So. Aber dann hört man mich ja nicht mehr. Hört man mich doch noch? Okay. Alles recht, okay. Ja, sonst noch, was ist so diskutiert worden? War das irgendwie halbwegs einsichtig? Ich weiß, wir haben schon die Kritik bekommen, wir hätten ein Handout mitgeben sollen. Das wäre auch durchaus möglich gewesen. Leider war ich vorher schon auf Reisen und das ist sich dann alles nicht ausgegangen mit Ausdrucken und Vorbereiten. Der Grundlagentext ist natürlich verfügbar. Also wenn den wer haben will, dann kann ich das auch gern zugänglich machen. Und es wird hoffentlich nicht das letzte Mal sein, dass wir den Vortrag so halten. Nein, so. Der von mich mehr, aber mal schauen. Sind das notwendige Rechenbeispiele oder können wir ein Gegenbeispiel? Was kannst du denn, das funktioniert? Oder notwendig? Naja, die sind notwendig, die müssen alle zusammen auftreten. Das habe ich auch versucht zu sagen. Wenn du zum Beispiel nur eine Selbstbezüglichkeit hast an sich, dann ist das noch kein Problem. Es muss eine negative Selbstbezüglichkeit sein. Und gleichzeitig müssen sich diese Seiten auch, die müssen sozusagen zusammenkommen. Es muss ein Gegensatz sein und eine gleichzeitige Implikation. Ja. Ich hab's gerade. Ich sag's noch einmal. Selbstbezüglichkeit, also Reflexivität, negative Selbstbezüglichkeit, also das negative Moment hervorhebend, Gegensatz bei gleichzeitiger Implikation und Prozessualität. Und das baut auch sozusagen aufeinander auf, in gewissem Maßen will, und geht dann wieder zurück. Ich höre schon auf mit blöden Kommentaren. Aber man könnte sagen, die vier sind dialektisch miteinander verbunden. Ja, es gibt dann ja tatsächlich Leute, die das so sagen. Ja, das macht es natürlich nicht einfacher. Das ist ja auch das Problem, dass viele Leute meinen, bei Dialektik, die Dialektik muss sich selbst dialektisch den Leuten erschließen. Und das ist natürlich schwierig. Deswegen versuchen wir das jetzt auch so ein bisschen analytischer zu machen, im Sinne von Schritt für Schritt und auch begrifflich, aber es ist natürlich nicht, letztlich nicht möglich, das rein begrifflich zu machen. Also ich habe nochmal, entschuldige, wenn ich so ganz blöd bin, aber also das 1 und 2 ist natürlich völlig klar. Nummer 3 bei dem Beispiel bedeutet also, dass ich erstmal verstehen muss, die ersten beiden Aussagen, also über die Kreta, und dass wenn ich sage, okay, kannst du das nochmal erkennen? Also wenn jetzt Max sagt, alle Kreta lügen, dann muss ich einmal eben davon ausgehen, dass das, was Max richtig sagt, richtig ist, weil es eine Aussage ist. Genau. Und gleichzeitig muss ich dann auf den anderen Punkt widerspringen, dass wenn er sagt, dass alle lügen, das ja nicht sein kann, genau, dass es eine wahre Aussage, ja, ist. Ja. Das ist also der dritte Punkt. Ja? Genau. Und der nennt sich nochmal negativ. Gegensatz bei gleichzeitiger Implikation. Implikation, dass sie sich auch notwendig voraussetzen, sozusagen. Die vierte Sache, also diese prozessuale Geschichte da. Ja. Was ist da jetzt prozessual dran? Also dass man immer hin und her springen muss zwischen eigentlich zwei Aussagen an sich, die in einer normalen Logik sozusagen zwei einzelne Aussagen sein müssten, ne? Aber die sind in einer Aussage drinnen. Und deswegen ist der Prozess in einer Aussage, die notwendig punktuell ist, sozusagen da schon impliziert. Und diese vier Punkte sind bis zum gewissen Grad natürlich auch eine Heuristik, also so ein also Punkt 3 ist ja irgendwie auch schon Punkt 4. Also der Gegensatz bei gleichzeitiger Implikation ist ja Prozessualität, weil das schon Schieren ist. Ja, aber genauso wie Selbstbezüglichkeit und negative Selbstbezüglichkeit, das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon in 1. Das ist nur. Ja, und das ist alles da. Genau, das ist. Naja, die Frage ist, ob diese Prozessualität ist schon immer das Kriterium sozusagen. Die theoretische Erkenntnis, sondern auch im Bedingungszusammenhang, in dem das Ganze steht. Weil wir gesagt haben, in dieser Logik, die es bei Aristoteles schon da ist, Aristoteles hat ja keine formale Logik, in dem Sinne, wie das jetzt der moderne akademische Wissenschaft betrieben hat. Und auch die Abstraktion ist in der Antike, soweit ich weiß, das muss man mal schauen, auch ein bisschen was anderes als der moderne Aristoteles. Die Frage ist, ich glaube, das kommt es noch, oder? Nein, das kommt nicht. Also, das kommt nicht. Aber wir machen auch jetzt, versuchen jetzt nicht irgendwie Ideengeschichte der Dialektik zu machen oder eine geschichtliche Herleitung, sondern versuchen das wirklich nur mal begreifbar zu machen. Und also eine gewisse geschichtliche Grundierung, hoffentlich kommt mit diesem Marx-Teil noch, wo wir versuchen werden, Dialektik jetzt auf moderne kapitalistische Vergesellschaftung zu allein auf das zu begrenzen. Und viel vielschichtigere, problematischere Fragen wäre, gäbe es dialektische Argumentationsmuster auch in vorkapitalistischen Gesellschaften, in was für einem Grad? Aber das können wir heute nicht leisten, und dazu habe ich auch keine besonders ausgefeilte Meinung und so weiter, aber das hoffentlich am Ende ergibt es einen Sinn, zumindest dass das, was wir jetzt mehr oder weniger formal machen, sich im Marx'schen Werk sehr schön wiederfinden lässt, weil die Realität so ist, jetzt mal ganz plump gesagt. Okay, dann würde ich mal weitermachen, und ich glaube, es wird jetzt nicht unbedingt einfacher. Ich glaube, es ist auch für mich um einiges schwieriger gewesen, sozusagen das, was jetzt kommt, zusammenzufassen und dann darzustellen. Das ist sicher auch ein Problem des Gegenstands an sich. Ich werde es trotzdem mal probieren. Es geht jetzt um dieses Buch von Israel, der Begriff der Dialektik. Der Joachim Israel ist ein Sozialwissenschaftler, der war so ein bisschen so ein Universalgenie, der hat alles Mögliche gemacht. Also von empirischen Analysen über sprachwissenschaftliche Dinge eben auch Dialektik und marxische Gesellschaftskritik, Selbsttheorie natürlich. Und in dem Buch hat er vier Grundmerkmale der Dialektik versucht darzulegen. Etwas konfus, wie wir beide meinen. Und wir haben jetzt das versucht, systematisch ein bisschen herauszudestillieren. Ist natürlich diskutabel und hinterfragbar, auch wenn man den Kontext des Autors heranzieht. Also der hat sehr kluge Sachen geschrieben, auch wissenschaftstheoretisch sehr informierte Sachen, aber gleichzeitig auch ein strammer Maoist, lustigerweise. Aber ich glaube nicht organisiert, sondern tatsächlich nur, weil er Mao so toll gefunden hat. Und er hat halt immer diese Mao-Zitate zwischendurch. Gut, ich fange trotzdem mal an. Also das erste Kriterium, das erste Grundmerkmal von Dialektik ist Totalität. Damit ist eigentlich prinzipiell gemeint, was wir vorher auch schon gesagt haben, dass ein dualistisches Weltbild, oder auch, also, wenn man das als Vereinfachung des Dualismus betrachtet, ein monistisches, aber ein dualistisches Weltbild prinzipiell nicht akzeptiert wird. Also die klassischen Dualismen, Geist, Materie, Handeln, Struktur, Subjekt, Objekt, auch Sprache, Wirklichkeit, dann Epistemologie, Ontologie, wenn man das wissenschaftstheoretisch fassen will, also Erkenntnis oder Realität, die sollen nicht einfach so hingenommen werden. Weil aus analytischer Perspektive scheint eigentlich dann immer nur diese eine Seite verfolgbar, entweder das eine oder das andere, oder man muss sich zumindest auf das eine fixieren, tendenziell, wenn man Aussagen macht. Und Totalität meint, dass beide Momente gemeinsam betrachtet werden sollen. Und gegenüber einer tatsächlichen Realität, die eben dann sozusagen nie tatsächlich unmittelbar oder als Ganzes zu fassen ist, sind diese beiden Seiten immer nur widersprüchliche Abstraktionen. Die Totalität ist also, wie Marx das auch schon in den Grundrissen gesagt hat, das eigentlich Konkrete und das Eigentliche, was man herausfinden will. Ja? Das, was zu erklären wäre. Also da habe ich eine grundsätzliche Frage. Nämlich, da müsste ja im Grunde genommen die Dualität eine Voraussetzung sein für die Dialektik. Das müsste ja eine Voraussetzung sein. Also das heißt, wenn ich sage, es besteht, wir akzeptieren keine Dualität zwischen Geist und Materie, trotzdem operieren wir ja mit diesen zwei. Genau. Das ist schon wieder so ein Widerspruch, den man versucht zu bearbeiten. Man muss diese Dualität an einem gewissen Punkt, man muss das immer machen, man muss immer diese Setzungen machen, aber gleichzeitig versucht Dialektik darüber hinauszugehen und zu sagen, ja, das ist aber nicht, das genügt nicht, um die Realität zu fassen. Weil die Realität ist eben als Totalität zu verstehen. Ja. Und das war ja auch das, was vorher irgendwie versucht worden ist in dieser einführenden Zitatensammlung mit dem Prozesshaftigkeit von Dingen und Denken irgendwie darstellbar zu machen, weil da ist ja auch das Problem, wie kann man Dinge nicht zweiwertig oder Prozesse darstellen jenseits von Begriffen, die notwendigerweise immer punktuell sein müssen oder großteils immer auch punktuell sind. Das ist ja auch das gleiche Problem auf textueller Ebene bis zum gewissen Grad. Und also auch sozusagen mit diesem Hinweis auf die Totalität wird gewissermaßen schon auf ein gesellschaftliches Wesen der Erkenntnis selbst verwiesen. Also, dass man nicht einfach ohne einen Inhalt das Ganze sagen kann. Ne? Du kannst nicht einfach die Erkenntnis ohne irgendeinen Inhalt machen. Das ist nicht unbedingt Punkt für Punkt. Nein, das ist noch nicht der zweite Punkt. Nein, wir sind noch bei Totalität. Ja, also Erkenntnis versucht ein Wesen der Gesellschaft auszumachen immer. Oder das muss zumindest auch mitgedacht werden, um überhaupt Erkenntnis möglich zu machen. Man kann nicht einfach diese Dualismen hinnehmen. Das bringt natürlich dann das Problem von Forschungsprozess und Darstellungsprozess. Das hat ja schon der Marx gehabt in gewisser Weise. Aber zentral ist eben, dass dieses Wesen der Totalität in einer aufbauenden Bearbeitung der Widersprüche, die sich die sich dann ergeben, also einige habe ich ja schon genannt, und das ist aber generell wird versucht, eben bestimmte und wichtige Widersprüche zu finden. Und in dieser Bearbeitung soll das Wesen der Totalität erkennbar werden. Es ist also weder einfach nur empirisch, wenn man so will, erkenntlich, noch ist es jetzt durch reine Reflexion denkbar, wenn man so will. Es ergibt sich im Prozess der Bearbeitung der Widersprüche und damit ist auch schon die Perspektive aufs Ganze gegeben, also auf diese Totalität. Wissen wird dann nicht mehr also als bloße Sammlung von atomistischen Fakten betrachtet, sondern es ist ein Prozess, wo kontinuierlich abstrahiert wird und dann aber wieder zurückgeführt wird auf dieses größere, immer größer werdende, konkrete, gesättigte Ganze. Und Gesellschaft wird dabei als Prozess verstanden, den man aber auch natürlich wiederum, wenn man diese analytische Engführung machen muss, auch in Dualismen denken muss, das tut, in einzelne Momente zerlegen muss, wo man abstrahieren muss davon. Der Israel hat das so bezeichnet, die dialektische Vorstellung von Totalität kann als spiralförmige Bewegung dargestellt werden. Die Teile tragen zur Schaffung der Totalität bei und werden selbst in diesem Prozess umgestaltet. Ja, also Widerspruchsteile, das ist so der nächste Anknüpfungspunkt. Aber was sind denn jetzt diese Widersprüche überhaupt? Was sind denn diese, es geht darum eigentlich so nicht dualistische Dualismen zu verstehen. Das ist also schon sehr widersprüchlich. Und vielleicht wird es ein bisschen einfacher, sich das Ganze bildlich vorzustellen, wenn man diese Widersprüche als Beziehungen betrachtet. Das sind immer Beziehungen zwischen zwei Seiten. Und bei Beziehungen kann man gerne mal unterscheiden zwischen externen Beziehungen. Externe Beziehungen sind wiederum die in der analytischen Wissenschaft vorherrschend sind. Das ist dann, wenn der eine Teil einer Beziehung völlig getrennt ist vom anderen Teil. Also es ist in Naturwissenschaften zum Beispiel so, wenn du sagst, dass ein Thermometer das Wasser messen soll, das ergibt zwar ein gewisses Messergebnis, aber die beiden Teile, das Thermometer und das Wasser, sind völlig voneinander getrennt. Also die haben eine externe Beziehung. Oder auch räumlich oder zeitlich. Zum Beispiel zwei Autos, die nebeneinander stehen, haben eine Distanz von 2 Metern, sind aber trotzdem sozusagen extern aufeinander bezogen. Werden als zwei voneinander getrennte Dinge wahrgenommen. Und das so ein System macht auch Sinn. Ich glaube, das ist ganz notwendig, damit wir überhaupt uns in der Realität bewegen können. Das ist für die Naturwissenschaften ganz, ganz, ganz wichtig, sowas zu haben. Also das ist nicht nur eine bloße Konstruktion. Also, weil, ich meine, das ist in der Quantenphysik. Genau, ja. Das ist, aber auch schon bei dem Thermometer und dem Quantenphysik, das ist nicht so, die beeinflussen sich schon gegenseitig. Also, und müsste man das theoretisch betrachten. Ja. Aber es wird dann vereinbart, dass der Einfluss des Thermometers auf die volle Badewanne so gering ist, dass man es anders ja. Aber eigentlich sind sich das auch Physiker bewusst, dass es eine Wechselwirkung ist. Und dann, das wird aber so getan, dass wenn nur die Badewanne auf das Thermometer. Ja, sagen wir mal so, es ist für sozusagen für eine gewisse Pragmatik im Umgang mit der Umwelt relativ sinnvoll, externe Beziehungen anzunehmen in gewissen Situationen, gerade in Naturwissenschaften eben. Natürlich geht es immer um Tendenzen, es geht dann so um Wahrscheinlichkeiten, aber das war jetzt, bis jetzt, glaube ich, war das halt sehr stark Usus, so zu denken. Und Fuchs funktioniert auch weitgehend. Und was für unsere Darstellung besonders wichtig ist, ist auch, dass die Internalität von Beziehungen, um die es da gleich gehen wird, in Gesellschaftlichkeit was ganz was anderes heißt und von viel eminenterer Wichtigkeit ist, weil man die eben nicht so wegwischen kann. Also mit deinen Worten, es funktioniert eben nicht so, wenn man da die halt rein extern sieht. Genau, ja, das war auch mein nächster Punkt schon, dass es für die Naturwissenschaften einen gewissen Sinn macht, eben Quantentheorie und ähnliches jetzt mal beiseite gelassen, aber in den Sozialwissenschaften, also wenn es um soziale Beziehungen geht, ist das gar nicht so einfach oder ist das eigentlich nicht haltbar, in keiner Weise haltbar, weil man da sagen kann, dass in einer Gesellschaft, in einer gesellschaftlichen Totalität, in einer strukturierten Totalität die Teile immer voneinander beeinflusst sind. Also man kann das eine immer nur definieren, doch dass man immer schon den Einfluss des anderen mitdenkt. Das ist ja auch bei strikten Antinomien ein bisschen ähnlich, vielleicht schon mal so als Denkhinweis. Wie lässt sich das jetzt genauer verstehen? Auszugehen ist von dieser gesättigten, konkreten Totalität, die wir vorher schon gehabt haben, die aber natürlich offen bleiben muss, weil man kann nicht sagen, das ist die Totalität. Also man kann nicht, die kann man ja nicht benennen, weil dann wäre es schon wieder so eine analytische Setzung sozusagen. Ne? Man kann sich dem nur annähern. Ne? Und kann sagen, dass die aus einer unendlichen Anzahl an Beziehungen besteht und man versucht, diese Komplexität, diese komplexen Beziehungen zu fassen. Von ihr werden jetzt dann einzelne Momente abstrahiert, um das eben tun zu können. Und die stehen natürlich in Beziehung zueinander und werden auch zuerst mal als getrennt betrachtet, sind aber eben nicht absolut getrennt, weil sie immer schon in einem bestimmten Identitätsverhältnis zueinander stehen. Es gibt eine gemeinsame Logik, es gibt irgendwas, was so die identisch macht, wenn man davon ausgeht, dass in einer Gesellschaft alles irgendwie miteinander verbunden ist. Also sie sind getrennt, und man müssen sie getrennt denken, bis zum gewissen Grad, und identisch. Und das ist natürlich schon wieder mal ziemlich widersprüchlich. Ja? Also man muss ja Momente, wenn immer man ein Einzelnes herausgreifen will, einen Moment, ein Ding auch, dann muss man es unabhängig denken, gleichzeitig auf einer Ebene des Verständnisses der Gesellschaft als Totalität kann man es aber auch nicht als getrennt vom anderen denken. Mit Adorno, ich glaube, Adorno hat das Prinzip der Identitätslogik gebracht und das könnte man da vielleicht ganz gut anwenden, um zu sagen, dass diese internen Beziehungen, die bestehen zwischen den Elementen in der Gesellschaft, dass die einer bestimmten Logik, einer Identitätslogik folgen, einer sozusagen Realwiderspruchlichkeit, die man dann auch also erschließen muss. Das wird dann beim Georg noch mehr kommen. Ist das so halbwegs klar, wie das mit diesen internen Beziehungen ausschaut? Okay. Dann versuche ich das, um es nochmal ein bisschen komplizierter zu machen, überhaupt an den Begriff Identität zu machen. Ja? Also interne Beziehungen setzen ja voraus, dass da eine Form von Identität besteht, ja? Zwischen den beiden Seiten. Ja? Das ist irgendwie soweit, glaube ich, klar. Ja? Und Identität heißt identifizieren. Wie mache ich überhaupt aus, was etwas, also was die Eigenschaften, was die Einheit eines Dings, was auch immer ich dann bezeichnen will, ausmacht. Also auch eines gesellschaftlichen Dings. Und da kann man einfach dann zwei Bedeutungen von identifizieren heranziehen. Sozusagen eine anziehende und eine abstoßende. Also das Wort Identität ist gar nicht so einfach. Normalerweise denkt man, dass Identität, ja, ist halt mit sich selbst identisch, aber so einfach ist es nicht. Weil wenn ich nämlich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich als Elmar, als distinktes, bestimmtes, als eigenes soziales Wesen identifizieren will, setzt das voraus, dass ich mich mit etwas anderem, also mit anderen Merkmalen, zum Beispiel, dass ich Wertkritiker bin, dass ich Linker bin, dass ich Mensch bin oder sonst was, zu identifizieren. Weil wie könnte ich sonst mich bestimmen? Also ich muss immer schon auf etwas anderes da draußen referenzieren. Umgekehrt setzt aber jetzt die Identifizierung mit anderem voraus, dass ich überhaupt einmal selbst als etwas Bestimmtes, also jetzt als Elmar, identifiziert oder definiert werde. Weil sonst, wenn ich es jetzt nicht schon so oft vorgestellt hätte und wenn ich jetzt nicht referieren würde, dann könnte man mich ja vielleicht gar nicht unterscheiden von der Umgebung. Ne? Ja. Ja. Das ist vielleicht nicht das einfachste Beispiel, interne Beziehungen darzustellen, aber es ist... Aber es geht eben genau um sozusagen dieses Identifizieren als und Identifizieren mit, dass du immer ein was hast, was auf mich jetzt hinverweist, was aber gleichzeitig auch auf die anderen schon rückverweist. Ich muss immer mich mit anderen sozusagen identifizieren, um auch mich als selbst jetzt wahrzunehmen. Also auch die Herr-Knecht-Dialektik von Hegel funktioniert ähnlich, also auf einer angewandteren Weise, vielleicht wenn Leute das kennen, ne? Das Anziehende ist, dass ich, um jetzt sozusagen mich überhaupt als Einheit herausgreifen zu müssen, was anderes als Abgrenzungskriterium schon anziehen muss. Ne? Und umgekehrt muss ich mich aber auch abstoßen von dem Rest rundherum, um überhaupt als Einzelnes, als Einheit wahrgenommen zu werden. Und das ist sozusagen der Kern von internen Beziehungen, wie man denken kann, dass man gleichzeitig identisch ist mit sich selbst natürlich, aber auch immer schon eine gewisse Trennung mit der Umwelt wagen, also festgelegt werden muss. Aber in so einem, du kannst natürlich wieder immer nur begrifflich wieder nur eins festmachen. Du musst immer hin und her changieren zwischen diesen Seiten, um dann zu einer wirklichen Bestimmung zu kommen, was jetzt Elmar ist. Ja? Also ein wunderbares Beispiel, nur mal dieses Flussbar, diese revolutionäre Theorie, revolutionäre Praxis. Ne? Das ist zwar auch ein Identitätsproblem. Die ist eigentlich beides voneinander abhängig, hat dauernd was miteinander zu tun. Entwickeln sich beide miteinander, ne? Sollten sich entwickeln, miteinander entwickeln. Ja. Und das hat doch sehr viel mit uns selber zu tun hier. Anstatt gegenüber Dialektik, was außerhalb von uns zu sprechen, werde ich aber sehr lehrreich, erstmal auf unser eigenes hier befindliches. Ja, ja. Also als anderes Beispiel, vielleicht was es aus der Sozialwissenschaft näher ist, aber das zum Beispiel, das kommt in meinem Teil dann noch genauer, noch einmal die Gesellschaft relational verstanden. Also um zu verstehen, also Herr Knecht ist das Beispiel, ein bisschen moderner, Kapitalistin, Kapitalist, Arbeiter, Arbeiterin, das ist eine interne Beziehung zwischen den zwei Polen. Also du kannst nicht verstehen, was ein Arbeiter oder eine Arbeiterin ist, ohne zu verstehen, was ein Kapitalist oder eine Kapitalistin ist. Aber gleichzeitig ist der Kapitalist oder die Kapitalistin nicht substanzieller als der Arbeiter oder die Arbeiterin, sondern das ist genau dieses Verhältnis. Und dieses Verhältnis geht in weder noch auf und dieses Verhältnis ist intern aufeinander bezogen. Das eine könnte nicht ohne das andere existieren. Du kannst nicht Arbeiterinnen haben, also Lohnarbeiterinnen in dem Sinne, ohne Kapitalisten und umgekehrt. Du kannst nicht Kapitalisten haben ohne Lohnarbeiterinnen. Das ist genau, ohne Proletariat keine Bourgeoisie, und das ist das Mao-Zitat, genau. Aber es ist natürlich sehr simpel, so wie das ist sehr simpel, ja. Aber es ist... Das kommt dann, also vielleicht wird es klarer in meinem Teil anhand der Ware. Ich versuche mit der Ware auch zu zeigen, dass in der kapitalistischen Produktionsweise Tauschwert, Gebrauchswert und so weiter oder konkrete, abstrakte Arbeit intern aufeinander bezogen sein müssen, als Aspekte und so weiter. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ich habe noch eine Frage zur... Der Gegensatz wurde jetzt genannt Abstoßung und Anziehung. Ja, wenn ich jetzt die Identifikation nicht auf etwas von außerhalb von mir anwende, von dem ich mich ja auch jetzt quasi rein sachlich unterscheide, ja, also du und ich meine, da ist ja jetzt auch Raum zwischen uns beiden, habe ich das Gefühl, die Abstoßung gar nicht gedanklich jetzt noch durchführen. Sondern wenn ich das jetzt direkt auf mich anwende, ich identifiziere mich mit mir von hier aus, stoße ich mich dann quasi auch aufs. Also, ja, ja. Stoße ich dann da quasi mich selber irgendwie ab, ziehe ich mich dann selber. Vom Rest, von den anderen Leuten, von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Das ist jetzt natürlich sehr psychologisch, aber ich glaube, es gibt ja durchaus viele psychologische. Viele Theorien, die versuchen jetzt Psychologie so zu fassen auch, oder die Identifikation, das Selbstbewusstsein und so zu schließen, aber da bin ich kein Experte, ja. Also das. Aber das ist schon eine spannende Denkrichtung, auch, das habe ich mir auch gedacht, also das müssen wir verfolgen, glaube ich. Bei Hegel mit der Negation der Negation, also ich muss erstmal negieren, was ich nicht bin, aber dann muss ich diese Negationen nochmal negieren, um eine Position. Ja, das ist genau das. Ich habe das versucht, ein bisschen anders zu formulieren, und weil das dann noch komplexer gewesen wäre mit Negation der Negation. Aber das, ja, ich glaube, das kann man jetzt auch mal bei dem Punkt belassen. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, also mir erscheint es zuerst mal so ganz offenbar aus logisch, dass es so etwas gibt, wie dass du mit dir identisch bist und das kannst du nur sein, weil du halt abgetrennt von dem Umfeld bist, weil sonst wäre es halt eins. Mhm. Mir fällt auch bei dieser, also zu dem, was zur Dialektik gehört, also der, sagen wir mal, die Zielrichtung zur Totalität, die nie erreicht werden kann, und dann fällt mir, und dass es halt interne Beziehungen gibt. Mir fällt aber auch gleichzeitig auf, dass es immer zwei sind. Also, warum immer zwei? Also, ich meine, ich gucke hier aufs Blatt und Mao Zedong hier, ohne Leben kein Tod, ohne Tod kein Leben und so weiter und so weiter. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass diese internen Beziehungen nicht, also deswegen auch zuerst mal eine Frage, die man nicht mehr genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine unendliche Reihe von Punkten gibt, die zwischen. Ja. Ja, das kommt dann nachher auch. Also das ist genau das, wie das dann weiter zu verstehen wird. Na, das, ich meine, recht dann das über den nächsten Punkt. Aber dann, ja. Also das ist aber schon so, dass wenn man sagt, es besteht eine Antinomie, das sind Gegensätze, die sich implizieren, dann sind das auch erstmal zwei. Weil Gegensatz heißt A und nicht A, und das sind erstmal auch nur zwei. Ja. Weil dann diese Dualität kommt, dann muss man in der Frage, ob das ein modernes Phänomen wäre oder sowas. Aber es gibt nicht drei Sachen, die sich gegenseitig... Also, warum soll es nicht drei Dinge geben, die in der Beziehung sind? Das ist ja Beziehung, sondern was ich gefallen habe, aber die Gegenstände darstellen. Ich würde sagen, Beziehung, sondern Gegensätze. Ja, es geht tatsächlich um die Widersprüche, ja, und das sozusagen diese gegenseitige Implikation, die aber auch einen Ausschluss bedeutet. Ja. Und das ist jetzt sozusagen auch die Hinleitung schon zum dritten Punkt vom Israel, der heißt nämlich auch Prozess. Also wiederum, wenn man jetzt das mit der Identitätskategorie nochmal argumentieren will, das Hin- und Herwechseln zwischen Identifizieren als und dem Identifizieren mit. Also es geht wieder um dieses Hin- und Her-Changieren zwischen Seiten, eben kein dualistisches Weltbild einfach mal so akzeptieren, sondern Gesellschaft denken als einen Flow, als einen Prozess. Das findet sich dann auch beim guten Marx ganz prominent. Ich werde das Zitat jetzt bringen, der Georg wird es nachher nochmal genauer bearbeiten. Gesellschaft zu verstehen als Prozess. Von Marx: betrachten wir die bürgerliche Gesellschaft im Großen und Ganzen, so erscheint immer als letztes Resultat des gesellschaftlichen Produktionsprozesses die Gesellschaft selbst. Des Prozesses die Gesellschaft selbst. Das heißt, der Mensch selbst in seinen gesellschaftlichen Beziehungen. Alles, was feste Form hat, wie Produkt etc., erscheint nur als Moment, verschwindendes Moment in dieser Bewegung. Der unmittelbare Produktionsprozess selbst erscheint hier nur als Moment. Die Bedingungen und Vergegenständigung des Prozesses sind selbst gleichmäßige Momente desselben, und als die Subjekte desselben erscheinen nur die Individuen. Aber die Individuen in Beziehungen aufeinander, die sie ebenso reproduzieren wie neu produzieren. Ihr eigener ständiger Bewegungsprozess, in dem sie sich ebenso sehr erneuern als die Welt des Reichtums, die sie schaffen. Also, ich lasse das jetzt mal so stehen, der Georg wird das noch genauer bearbeiten, aber da war ziemlich viel Prozess drinnen. Ne? Also der Marx hat es auch mit Prozess durchaus gehabt oder hat auch ein Verständnis von Gesellschaft als Prozess eigentlich versucht hochzuhalten. Und als Beziehung natürlich. Also das Prozess ist ja, baut ja auf, dass es sozusagen Beziehungen sind. Das kommt dann nachher gleich nochmal. Prozess kann man dann auch verstehen sozusagen als das synthetisches Moment zwischen Individuen und Vergegenständlichungen oder Verstetigungen. Und das ist das, was man auch versucht, oder was in Sozialwissenschaften versucht wird, in der Dialektik von Struktur und Handlung zu fassen. Die Momente, die Elemente in dem Prozess sind nie absolut gleich, die verändern sich. Das ist die Dimension der Zeit, die da natürlich mit reinspielt. Zeit ist sicher was man eigentlich durchaus noch mehr berücksichtigen müsste, glaube ich, auch in den sozialwissenschaftlichen Theorien oder auch in Gesellschaftskritik schlechthin. Haben wir jetzt aber nicht gemacht, ist auch da nicht drinnen, wäre aber sicher wichtig. Jedenfalls diese Dimension der Zeit bedingt klarerweise, dass so das ein Moment nie das andere ist. Ich bin jetzt in einer Minute nicht mehr dieselbe Person, die ich davor war. Ja, aber irgendwie auch doch. Na, aber mit und als. Aber ausgehend von diesem Prozess muss man trotzdem versuchen, eine gewisse Hierarchisierung der Elemente vorzunehmen oder kann das machen. Das verweist dann auch schon wieder auf den Platz oder auf die Notwendigkeit von wissenschaftlicher Praxis, wenn man so will, oder von analytischer Praxis. Man kann zum Beispiel sagen, dass die Elemente in einem Prozess sich immer wieder relativ gleich reproduzieren, also dass die Beziehungen im Prinzip gleich bleiben. Das kann man dann Struktur nennen, wenn man so will. Ne? Man kann auch sagen, dass sich Elemente verändern, einzelne Elemente, die bleiben jedoch relativ ähnlich und vor allem die grundlegenden Funktionen und die Beziehungen bleiben erhalten. Das kann man dann Strukturen, die sich verändern, nennen. Und da wären also dann auch schon Momente des Handelns oder der Praxis jetzt im emphatischen Sinne relevant. Und dann gibt es natürlich auch Elemente, bei denen sich die Beziehungen dann selbst völlig neu konfigurieren, neue Funktionen entstehen und so weiter. Und das ist aber natürlich im Kapitalismus zumindest der seltenste Fall. Also man muss schon diese Verstetigung des Prozesses, Präponderanz des Objekts, wenn man noch so wie man da schon dem muss man schon einen Platz geben. Das heißt, Prozess heißt nicht, dass es da keine Verstetigung gibt, dass es da keine gewisse Festigkeit auch geben kann. Aber man kann das auch versuchen, sozusagen in prozessualen Kategorien auszudrücken. Also eine soziale Topologie, wenn man so will, das ist eine Versuch, Aufbau in Segmenten, in Sphären und auch in gewissen Hierarchien. Da kommt man wahrscheinlich nicht drum herum, aber man sollte es eben immer rückbeziehen auf die konkrete Totalität verstanden als Prozess. Also der Prozess sollte am Anfang stehen und von dem aus macht man dann das. Also man kann das so mit der Metapher einer Flusshierarchie dann versuchen zu fassen. Also der Prozess als Fluss und da gibt es stillere oder schnellere Stellen da drinnen in diesem Fluss. Aber im Prinzip sollte man von Gesellschaft als Prozess ausgehen, also jetzt im dialektischen Denken. Und das wiederum setzt voraus, was du auch schon angesprochen hast, dass man eben Beziehungen nie als Einzelne betrachten kann. Wenn man schon diese Beziehungen sozusagen sich herausgreift und sagt, man hat jetzt nur diese eine Beziehung, dann hat man schon ein Problem, weil das ist schon eigentlich eine Abstraktion, die ein gewisses statisches Moment aufweist. Also wenn man ein gesellschaftstheoretisches Verständnis hat, das Totalität als dynamischen Prozess versteht und eben von internen Beziehungen ausgeht, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass diese Beziehung, die ich jetzt herausgreife, also keine Ahnung, meine Beziehung mit dir jetzt sozusagen getrennt ist von anderen Beziehungen, von ganz vielen anderen Beziehungen. Man kann natürlich sagen, dass manche Beziehungen, zum Beispiel familiäre Beziehungen, näher sind und manche weiter, aber im Prinzip ist alles sozusagen miteinander verknüpft und deswegen muss man auch von Beziehungen reden und von Beziehungen, von Beziehungen, von Beziehungen, also an einer großen, aufeinander aufbauenden Kette von Beziehungen. Es gibt gewisse Affinitäten zwischen den Begriffen, also Beziehungen von Beziehungen und Totalität und interne Beziehungen im Prozess sind wieder so Kategorien, die ineinander übergehen bis zu einem gewissen Grad und nur sehr heuristisch sozusagen zu trennen sind. Ja, das kommt jetzt. Ja, dann gibt es ein schönes Zitat auch dazu, auch aus dem Israel, der zitiert Piaget, kenne ich selber nicht. Jean Piaget? Ja, also ich kenne ihn nur von, ich habe ihn nicht gelesen, sagen wir so, ein Entwicklungstheoretiker, Psychologe. Psychologe. Also da durchaus in der Psychologie spielt das durchaus auch eine Rolle, ja? Oder hat mal gespielt, also früher. Die Totalität ist demnach zu verstehen als System von Beziehungen, in dem jede Beziehung durch die Tatsache, eine Beziehung zu sein, die Verwandlung der Elemente produziert, die in dieser Beziehung aufeinander bezogen sind. Ein bisschen viel Beziehung. Okay. Das war etwas viel Beziehung. Also die Totalität ist als System von Beziehungen zu verstehen, in dem jede Beziehung, jede einzelne Beziehung, durch die Tatsache, eine Beziehung zu sein, also schon eine Wechselwirkung ist, die Verwandlung der Elemente produziert, der Seiten der Beziehung, die in dieser Beziehung aufeinander bezogen sind. Also Beziehungen sind aufeinander bezogen und sie verändern sich gegenseitig. Jetzt ganz genau. Also wenn man so ein bisschen weniger sperrig. Vielleicht sollte man den Herrn Piaget mal sich ansehen, falls er noch gelebt hat. Ne, was? Jetzt vielleicht noch so als kurze Schlussbemerkung, nochmal um das zurückzuführen, das macht natürlich nur Sinn, oder das macht wirklich Sinn, vor allem im Sozialen. Ne? Diese ganze Struktur, die wir da versucht haben, jetzt zu erarbeiten, inwiefern das jetzt in den Naturwissenschaften auch angewandt werden könnte, dafür sind wir, glaube ich, nicht qualifiziert, das zu sagen, aber in den Sozialen macht das auf jeden Fall Sinn. Und man kann natürlich auch sagen, dass die Grenze oft nicht so klar zu ziehen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einer externen Beziehung ausgehe, diese zwei Autos, die 2 Meter voneinander entfernt sind, dann kann das natürlich auch anders betrachtet werden. Es kann zum Beispiel auch gesagt werden, dass das eine soziale Dimension hat. Wenn man dann nämlich hinzufügt, dass diese zwei Autos zum Beispiel in einem Produktionsprozess stehen, dass die auf einem Fließband nebeneinander stehen, dann sind die nicht mehr getrennt voneinander, sondern das sind dann Produktionsgegenstände, die in einem Produktionsprozess sind und deswegen notwendig eine interne Beziehung zueinander aufweisen. Nämlich wiederum verbunden mit anderen Beziehungen, also Beziehungen Arbeiter, Kapitalist oder so irgendwas zum Beispiel, in den Produktionsverhältnissen drinnen sozusagen. Also Ding an sich ist immer was ganz Problematisches, das kann man vielleicht so als Ding an sich ja, als letzten Merksatz mitnehmen von dem und bei Dingen muss man sozusagen auch immer die Handlungsdimension dann mit in Betracht nehmen, weil ohne eine Handlungsdimension wären sie gesellschaftlich keine Dinge, wären sie keine herausgerissenen Dinge. Und aber es macht natürlich auch Sinn, von einzelnen Dingen auszugehen. Es macht Sinn, von diesem einzelnen Auto auszugehen. Und das ist vielleicht das, was man so als letztes Ding nochmal haben kann, was der Georg auch schon versucht hat anzusprechen, dass so diese Dingsprache, dieses Versuchen, dieses Herausgreifen von analytischen Momenten, von Einzelnen, versucht werden sollte, mit einer dialektischen Sprache zu vermitteln. Also den Widerspruch zwischen analytischem Denken und zwischen wissenschaftlichem Denken, auch zwischen Wissenschaftsbetrieb, wenn man so will, und zwischen dialektischem Denken, den muss man selbst bearbeiten. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Stufen von Beziehungen und Beziehungen von Beziehungen. Genau. Und Ding sein ist auch wichtig in Alltagssprache, in Alltäglichkeit, um Sachen identifizieren zu können, um überhaupt in Raum und Zeit sich zurechtzufinden. Einfach. Das ist unerlässlich sozusagen. Deswegen hat ja auch Analytik einen gewissen Wert und auch eine gewisse Relevanz immer und wird es auch, also wird sie auch haben, aber. Ja, also das war jetzt auch, die Darstellungsweise war deswegen auch bewusst so gewählt. Also weil wir glauben, dass das eine gewisse Relevanz hat, dass das systematisch darzustellen, aber gleichzeitig auch irrsinnig schwierig ist. Also die Frage ist halt jetzt Pause, ja oder nein, und Diskussion, ja oder nein, letzte Mal oder Teil 3 und dann alles zusammen oder dann längere Pause. Ich muss leider aufs Klo. Ja, dann geh schon aufs Klo. Ich muss ganz schnell aufs Klo, eine Minute, es tut mir leid. Also wie gesagt, das ist relativ schwer, sich mit dieser Literatur auseinanderzusetzen und da wirklich was rauszuziehen, das man dann auch systematisch präsentieren kann. Und natürlich ist es am besten, wenn das die Leute selber lesen. Das bringt wahrscheinlich den meisten Erkenntnisgewinn, aber wir glauben halt trotzdem, dass es Sinn macht, das zu kondensieren und dann irgendwie auch zu präsentieren. Und also auch in dieser quasi abstrakten Form, in dieser prinzipiellen Form, wenn man so will. Aber der Georg wird dann jetzt auch gleich noch sagen, warum das schlussendlich dann doch nicht geht. Ja? Also das ist ja auch das Ding mit den Widersprüchen, dass die eben widersprüchlich sind und dass es dann doch nicht ganz so geht, wie es intendiert war. Oder wie wir das jetzt versucht haben zu machen in dem Fall. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die jetzt unmittelbar da sind? Die Prozesshaftigkeit des Dings, wo kommt der Prozess? Wo kommt Ding? Das Ding? Naja, das Ding kann man ja eben nicht als reines Ding betrachten, sondern man kann es immer nur sozusagen, oder wenn es gesellschaftlich relevant wird, muss man immer die Handlungsdimension mitdenken. Ja? Und diese Handlungsdimension verweist dann auf diese widersprüchliche Determinante, und die widersprüchliche Determinante, also das ist, was man im Widerspruch auch versucht haben, jetzt strikte Antinomie zu fassen, verweist schon in sich auf den Prozess sozusagen, wenn man das so will. So, also was wir bisher gehört haben, insoweit war im schlechten wie im guten Sinne vielleicht abstrakt bis zum gewissen Grad. Man könnte sich auf die Position versteifen jetzt. Das, was der Herr Israel da an seinen vier Punkten gemacht hat, ist ganz interessant, aber es ist ein internes System von gewissen Dingen. Oder auch die strikte Antinomie erklärt anhand eines Satzes. Gesellschaftlichkeit geht noch nicht in einem Satz auf. Wie soll das übereinander darlegbar sein, oder was soll das überhaupt bringen jetzt für Gesellschaftskritik und Gesellschaftstheorie? Und deswegen ist der dritte Teil jetzt da, und der ist genannt, einmal heuristisch, die Realdialektik des Kapitalismus schematisch skizziert anhand des Zusammenhangs von Ware, Wert, Geld und Krise. Puh. Wie lange das sein wird? Ist ja doch eine Schulung. Ne? Da, eben das schematisch so dick unterstrichen werden, also es kann jetzt eben nicht darum gehen, dass, also man, nicht umsonst hat Dialektik schon Bibliotheken gefüllt und so weiter, also das wird jetzt nicht, ja, jedenfalls versuchen wir es einmal. Also der Elmer hat jetzt sozusagen ein analytisches Skelett, wenn man so will, geliefert, das gar nicht mehr so ganz analytisch ist für die Dialektik. Die scheint sich so zu ergeben, was wir bisher gehört haben, aus strikter Antinomie, Totalität, interner Beziehungen, Prozessen und Beziehungen von Beziehungen und dergleichen. Klingt spannend und ist auch eine nette Spielerei, wenn man sich so etwas Lügner-Paradox anschaut. Das kann man sich ja gut an Abend verbringen, wenn man mal Fahrt ist oder so. Aber gleichzeitig, Elmer, immer auch, war er nicht müde nachzuschicken irgendwie, das kann es ja nicht sein, das muss man gesellschaftlich erden und grundieren, sonst ist das eine Gedankenspielerei oder eben auch ganz nett, aber eben ohne Relevanz für Gesellschaftskritik, und irgendwie sind wir doch alle da, auch um Gesellschaftskritik zu üben. Also was er gesagt hat eben, ist, dass dass Dialektik analytisch irgendwie nicht begriffen werden kann. Also das Gesichtsfeld der Analytik gesprengt wird zu einem gewissen Grad durch Dialektik, aber eben ohne Analytik Dialektik auch nicht dargestellt werden kann und auch nicht irgendwie urbar gemacht werden kann. Und auch, das war zumindest unser Gedanke auch für die didaktische Heranführung an Dialektik, dieses analytische Moment auch sehr wichtig ist. Wenn man so will, wollen wir jetzt, um bei der Metapher zu bleiben, zum dialektischen Fleisch zu kommen. Das stört Veganer oder Veganerinnen jetzt in der Metapher, aber um das bisher erarbeitete Skelett mehr sichtbarer werden zu lassen. Und wie ich jetzt schon vorher erwähnt habe, es kann zu keiner inhaltlich ausgreifenden dialektischen Analyse, wenn man so will, von Ware, Wert, Geld und Krise jetzt kommen, oder marxischen Basiskategorien. Vielleicht können wir uns da auch danach herantasten, genauer an bestimmte Aspekte, die uns interessieren, auch in der Diskussion, in der folgenden, weil es ist ja auch, ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass man bei Marx nicht stehen bleiben kann, und wir sind ja da auf einem wertabspaltungskritischen Sommerwoche, also dann wird zum Beispiel solche Sachen wie die Vermittlung etwa von Wert und Abspaltung anhand von diesen Kriterien, was, also zum Beispiel, es wäre mal interessant, sich das auch anzuschauen. Und dass das Feld der Dialektik weit ist, das ist, oder der dialektischen Darlegung der Kritik der politischen Ökonomie, das ist ganz klar. Man muss sich nur sowas anschauen, solche altgedienten Herren wie Georg Backhaus, die ein ganzes Leben lang über die ersten 100 Seiten des Kapitals brüten können. Also ja, das ist immer ein Unterschied, geht immer ums Ganze dabei auch. Und da 600 Seiten Bücher schreiben darüber und so weiter. Also das ist nur so als Anekdote, aber bei dem kann man auch nachlesen. Das ist immer interessant, was der schreibt. Aber so, also wie von ganz am Anfang schon von mir benannt, ist ja so, dass Marx, wenn man so will, immer sofort in medias res geht, also sozusagen sich, wie ich es jetzt genannt habe, wieder mal metatheoretisch wissenschaftsphilosophische Aussagen irgendwie, also die solche Aussagen nicht tätigt, auch eben aus einer gewissen inhaltlichen Sättigung der Dialektik, aber das sehr wichtig ist. Nun, eine solche Lage erleichtert es natürlich nicht unbedingt, das dialektische Moment der Marx'schen Theorie irgendwie herauszuarbeiten. Also was irgendwie als dialektisch geheißen werden kann und was nicht. Aber woran, wenn man sich das Marx'sche Werk sich anschaut, sicherlich kein Zweifel bestehen kann, ist, dass Marx von einer gewissen Realwidersprüchlichkeit der kapitalistischen Gesellschaft ausgegangen ist. Also wenn man Marx einmal gelesen hat, das kann man ablehnen, aber dass Marx das so gesehen hat, dürfte außer Frage stellen. Und da ja auch der Widerspruch in all diesen Kategorien und besonders in der strikten Antinomie ein sehr wichtiger Bezugspunkt ist, ist ja deshalb, kann man das sozusagen als Ausgangspunkt nehmen. Marx selbst spricht in den Grundrissen zum Beispiel als vom Kapitalverhältnis, als dem lebenden Widerspruch selbst. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, was für ein Widerspruch das Kapitalverhältnis sein soll. Wenn man so will, jetzt ganz plump gesagt, wessen Widerspruch oder wovon, ja, welches Verhältnis hier widersprüchliche Gestalt annehmen soll. Wenn man sich das als vorläufige Antwort kann man sagen, gut, ja, es ist die Gesellschaft selbst, die gesellschaftliche Vermittlung, die irgendwie widersprüchlich wird. Das sagt jetzt einmal noch nicht sehr viel. Und um das darzulegen, was damit gemeint sein kann, müssen wir sozusagen uns einmal über den marxischen Gesellschaftsbegriff Gedanken machen. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann kann man auch sehen, dass der Gesellschaftsbegriff selbst, der marxische, sowas wie dialektische Spurenelemente, so wie das jetzt einmal genannt, enthält. Und daran kann man sich dann, wenn man so will, weiter handeln und etwas. Also, für Marx ist irgendwie klar, das war auch in dem Zitat, das der Elmer vorgebracht hat, also das ist aus den Grundrissen ebenso, dass Gesellschaft im emphatischen Sinne jedweder Form von intentionalem Handeln von Menschen immer vorausgesetzt sein muss. Also da schreibt er auch von der Robinsonade und so weiter als Blödsinnigkeit der bürgerlichen Denkform und so weiter. Also, das ist so. Also ohne Gesellschaft könnte es keine menschliche Interaktion geben oder moderner ausgedrückt irgendwie Intersubjektivität und gesellschaftliche Objektivität sind irgendwie Voraussetzungen an jeden Form von Gesellschaftlichkeit. Das muss man noch einmal genauer sagen, was das heißt. Das ist jetzt erst einmal eine sehr abstrakte Bestimmung, aus der noch nicht so viel hervorgeht. Aber Marx geht dann noch weiter und da kommen wir zu, was heute schon angesprochen ist, nämlich zu diesem Praxisbegriff, dass man meint, zu dieser gesellschaftlichen Voraussetzungen kann der Mensch sich nicht kontemplativ verhalten. Das heißt, er ist auf Gedeih und Verderb darauf festgemacht zu handeln auch. Also die Welt entweder zu reproduzieren oder zu transformieren in irgendeiner Form, also durch qua Handeln. Also das kann man dann, viele Marxismen nennen das dann Arbeit oder Tätigkeit, aber das ist ein anderes Fass, das bei uns ja etwas anders gesehen wird vielleicht. Und unter Einbeziehung dieser höchst materiellen Ebene, das könnte man so wie praktischen Materialismus nennen, jetzt einfach mal heuristisch, dieses Moment bei Marx. Also der Ausgang von täglichen Lebensprozessen, von dynamisch sich vollziehenden Lebensvollzügen einer Gesellschaft. Und in dieser Herangehensweise hat der Gesellschaftsbegriff selbst natürlich immer eine sehr schillernde Gestalt als Voraussetzung von Handlung. Ja, um jetzt irgendwie auf diese dialektischen Begriffe zu sprechen zu kommen, die wir da gehabt haben, lässt sich mit Marx sagen, dass zumindest in der kapitalistischen Gesellschaft, Gesellschaft als sowas wie selbstbezügliche Totalität verstanden werden kann. Was keineswegs zufällig an die Kategorien der Dialektik erinnern, also Selbstbezüglichkeit, Totalität, Beziehung von Beziehungen. Und da werden wir jetzt mal schauen oder versuchen herauszufinden, warum der Kapitalismus als selbstbezügliche Totalität gesehen werden kann. Und dazu zuerst einmal wieder mal ein hinführendes Zitat aus den Grundrissen, das der Elmer auch gebracht hat. Er hat sogar ein bisschen länger gebracht. Also am Ende des Maschinenfragments findest du das. Und da heißt es, betrachten wir die bürgerliche Gesellschaft im Großen und Ganzen, so erscheint immer als letztes Resultat des gesellschaftlichen Produktionsprozesses die Gesellschaft selbst. Das heißt, der Mensch in seinen gesellschaftlichen Beziehungen. Alles, was feste Form hat, erscheint nur als Moment, verschwindendes Moment in dieser Bewegung. Also gesellschaftlicher Produktionsprozess ist da irgendwie zentral und der ist irgendwie der Mensch selbst in seinen gesellschaftlichen Beziehungen. Also das heißt, es wird mehr oder weniger gleichgesetzt bei Marx und beim Zitat. Also das Um und Auf von Gesellschaftsanalysen für Marx stellt also sozusagen der gesellschaftliche Produktionsprozess dar, der sich für ihn aufschlüsseln lässt in der Mensch selbst in seinen gesellschaftlichen Beziehungen. Wir werden hoffentlich im Folgenden sehen, dass der Mensch, der im Kapitalismus so sein Leben leben muss, also der durch die Warenform vergesellschaftete Mensch, beide Begrifflichkeiten, also gesellschaftlicher Produktionsprozess und Mensch in seinen gesellschaftlichen Verhältnissen gleichbedeutend sind, aber eben auch nicht. Dass es dazu eine, dass da gewisse Widersprüchlichkeit gibt in diesen Verhältnissen. Und das, würden wir meinen, macht dann sozusagen, ist dann schon ein Hinweis auf den fetischistischen wie dialektischen Charakter des Kapitalismus, dass da eine gewisse Widersprüchlichkeit besteht zwischen gesellschaftlichem Produktionsprozess, Gesellschaft selbst und der Mensch in seinen gesellschaftlichen Beziehungen. Dass ja irgendwie kosubstanziell gedacht werden muss oder kann oder nicht getrennt vom einen. Also Gesellschaft kann nichts das sein, was jenseits der Beziehungen der Menschen zueinander ist. Aber irgendwie ist das Gesellschaft auch nicht nur die menschlichen Beziehungen zueinander. So als kleine Hinleitung, da werden wir dann hoffentlich noch genauer zu sprechen kommen. In weiterer Konkretion sagt Marx dann ebenso in den Grundrissen, dass Gesellschaft eben nur relational verstanden werden kann, also im Verhältnis von Beziehungen zueinander. Oder wenn man so will, als Beziehung von Beziehungen. Dazu jetzt auch mal in den Grundrissen. Die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern drückt die Summe der Beziehungen, Verhältnissen aus, worin diese Individuen zueinander stehen. Und das expliziert der Marx auch auf der gleichen Seite der Grundrisse anhand eines Beispiels. Also bei mir ist es Seite 176, ist auch nicht so wichtig, weil das ist nicht die MEW-Ausgabe, das ist diese Erstausgabe, deswegen wird es da geringfügig anders sein, die Seitenzahl. Deswegen sage ich das jetzt nicht dazu, die Seitenzahlen. Und dieses Beispiel geht folgendermaßen. Sklav sein und Citizen sein sind gesellschaftliche Beziehungen, Beziehungen der Menschen A und B. Der Mensch A ist als solcher nicht Sklav. Sklav ist er durch die Gesellschaft. Also Marx erkennt in Gesellschaft nicht irgendwie ein unstratifiziertes, einfaches Wirrwarr an gesellschaftlichen Beziehungen und Positionen, sondern diese sind strukturiert und relational aufeinander bezogen. Und das war auch das Beispiel von vorher schon mit den internen Beziehungen. Ohne zu wissen, was ein Herr ist, lässt sich kaum verstehen, was unter Knecht oder Sklave sein heißt. Wobei der Herr in dieser Beziehung natürlich nicht substanzieller sein kann als der Sklave. Gleichzeitig gleiches gilt für das Verhältnis Kapitalist-Arbeiterin, Eigentümerin-Mieterin und so weiter. Also jetzt mal als Zwischenkonklusion könnte man sagen, sozial-interne Beziehungen sind nicht reduzierbare Analysekategorien der marxischen Gesellschaftstheorie und der Gesellschaftskritik. Aber gleichsam, wenn man das weiterdenkt, was Arbeiterin oder Kapitalistin ist oder was auch Mieter Wohnungsbesitzerin oder wie auch immer, ist, das lässt sich ja genauso wenig verstehen, wenn man nicht den Charakter der kapitalistischen Produktionsweise verstanden hat. Also dass, wenn man so will, ist die kapitalistische Produktionsweise eine Totalität von Beziehungen, von grundsätzlich widersprüchlichen, wie fetischistisch, sollte man das als Satz aufgeschrieben, dann lässt es doch so vor, sonst bringe ich das nicht so hin, dass die kapitalistische Totalität ein grundsätzlich widersprüchliches, wie fetischistisches Geflecht von Beziehungen ist. Das ist jetzt wieder, aber das nur, um das auf diese Begrifflichkeiten immer auch zu bringen, heißt natürlich nichts anderes, dass es sozial interne Beziehungen gibt, die ich gerade genannt habe, aber diese nicht verstanden werden können ohne Bezug auf das Ganze. Also wie gesagt, Mieter-Eigentümerin oder Kapitalist-Arbeiterin lassen sich nicht verstehen, ohne die kapitalistische Produktionsweise als Ganze sozusagen damit in interne Beziehungen zu setzen. Das ist, also wenn man so will, was sich im Kapitalismus widersprüchlich entzweit oder widersprüchlich zerbrochen wird, ist Gesellschaft selbst oder die gesellschaftliche Vermittlung. Also das, und gesellschaftliche Vermittlung ist sozusagen sozialontologisch vorausgesetzt, weil Menschen andere Menschen sozusagen brauchen. Also so gesellschaftliche Vermittlung ist quasi eine Grundvoraussetzung menschlicher Assoziierung, welches nichtsdestotrotz immer nur in Geschichte und durch Geschichte konkret realisieren kann. Dieses Band, das natürlich kein Band im eigentlichen emphatischen Sinne ist, kann so nicht zerschnitten werden, sondern der Mensch ist und bleibt auf seinesgleichen wieder intern bezogen. Also Mensch geht nicht ohne Gesellschaft. Und das macht Marx ebenso klar, an mehreren Stellen, aber in den Grundrissen ist das eben sehr explizit, weil Marx dort sehr stark auch reflektiert oder versucht zu reflektieren, auf was er tut eigentlich. Dort heißt es, der historische Prozess der Scheidung bisher verbundener Elemente, sein Resultat ist also nicht, dass eins der Elemente verschwindet, sondern dass jedes derselben in negativer Beziehung auf das andere erscheint. Was soll das jetzt heißen? Mit der Zellform, wie es bei Marx heißt, des Kapitalismus, mit der Ware, hat sich das gesellschaftliche Zusammenhang sozusagen vollends aufgespalten. Nicht umsonst verwendet Marx solche Begrifflichkeiten, widersprüchliche Begrifflichkeiten eben, um den Kapitalismus zu bezeichnen wie ungesellschaftliche Gesellschaftlichkeit. Das ist ja, Marx hat das ist eine sehr interessante Begrifflichkeit, wenn man sich einmal überlegt, die auch irgendwie Widerspruch impliziert. Oder enger auf die Warenproduktion bezogen, gesellschaftliche Privatarbeiten sollen Waren sein. Also es sind etwas, das gesellschaftlich ist, aber das gleichzeitig privat vollführt wird. Ist auch interessant, wie du sowas, was da die Beziehung, was da mit gemeint sein kann. Kurzum heißt das, dass für Marx die Ware sich durch einen grundsätzlichen Widerspruch auszeichnet zwischen immer schon vorausgesetzter, aber sich erst herstellender Vergesellschaftung und der privaten, ja vereinzelten und chaotischen Form, die diese Vergesellschaftung im Kapitalverhältnis annimmt. Und diese bekanntlich, diese spezifisch fetischistische Form der Gesellschaftung nennt Marx ja bekanntlich an einer berühmten Stelle des Fetischkapitels auch also die Ware als sinnlich übersinnliches Ding, was genauso eine widersprüchliche Formulierung ist wie ungesellschaftliche Gesellschaftlichkeit, automatisches Subjekt und dergleichen Begriffe. Und warum die Ware jetzt eigentlich als sinnlich übersinnliches Ding verstanden werden muss, werde ich jetzt versuchen, ganz kurz an einigen Punkten natürlich nicht sehr ausgreifend darzulegen. Also am Anfang der kapitalistischen Produktionsweise, also nicht historisch, also nicht linear und ist verstanden, steht eingekapselt eine universelle Entzweiung, nämlich die Warenform, die dennoch in irgendeiner Form eine selbstbezügliche Einheit sein muss, um das jetzt einmal wieder auf diese Dinge zurückzubringen, weil Gesellschaft, wenn man so will, muss sich synthetisieren, das muss sich als Prinzip durchsetzen, aber sie setzt sich durch in einer sozusagen privaten Form. Diese Entzweiung kann zum Beispiel als die zwischen Gebrauchswert und Wert, wie bei Marx, zwischen konkreter und abstrakter Arbeit, zwischen gesellschaftlich-privat ausgeführter Arbeit, wie sie in der Warenform impliziert ist, und ihrer notwendigen, bis zu einem gewissen Grad chaotischen Ex-Post-Geltung verstanden werden. Schließlich, das meint alles das Gleiche, als eine Entzweiung zwischen gesellschaftlichem Subjekt und Objekt, zwischen Gesellschaftlichkeit an sich und dem Handeln der Menschen. All das ist irgendwie, all diese Widersprüchlichkeiten sind impliziert in der Warenform und auch in dieser spezifischen Entzweihung von Gesellschaftlichkeit und diesem spezifischen Auseinanderbrechen von Gesellschaftlichkeit im Kapitalismus. Und wenn man sich jetzt das genauer ansieht, dann ist in der Marxischen Analyse die Ware sowas wie die Einheit oder Totalität, vielleicht nicht so gut, aber die Einheit oder die Subtotalität, blöder Begriff, aber zweier unterschiedener, aber aufeinander verwiesener Momente, und zwar Gebrauchswert und Wert. Oder, also in bestimmten Lesarten auch nur Gebrauchswert und Tauschwert, aber auf diese Differenz kann man das nicht, die macht jetzt für unsere Darlegung keinen Unterschied. Beide stehen zueinander in Beziehung und keine der beiden Bestimmungen ist an sich Ding oder reine Ding-Eigenschaft im eigentlichen Sinn. Eine Ware ist zum Beispiel von der Gebrauchswertseite dadurch definiert, dass sie für ihre Besitzerinnen nutzlos ist. Sie ist Gebrauchswert immer nur für andere und nur in Beziehung zu diesen. Also Gebrauchswert ist immer was sozusagen in Beziehung auf ein Bedürfnis. Ja, auf ein Bedürfnis und nicht nur eine reine Ding-Eigenschaft ist. Und für die Besitzerinnen ist sie aber als Gebrauchswert gleichzeitig wiederum nur Träger des Tauschwerts oder des Werts. Eins ist, man hat fast versucht zu sagen, irgendwie ein notwendiges Übel. Und dazu sagt Marx, das ist nicht nur ein Grundsatz, sondern zur Kritik der politischen Ökonomie, das Werden der Waren als Gebrauchswerte unterstellt ihre allseitige Entäußerung. Ihr Eingehen in den Austauschprozess, aber ihr Dasein für den Austausch ist ihr Dasein als Tauschwerte. Das heißt, kurzum, um sich als Gebrauchswert für den Käufer oder die Käuferin realisieren zu können, muss die Gebrauchswerteigenschaft der Waren zuerst einmal negiert und durchgestrichen werden, denn sie müssen als reine Tauschwerte angesehen werden. Und das wären sie natürlich von ihren Eigentümern auch, weil das vordringliche Ziel der Eigentümer ist ja daraus mehr Geld zu machen und nicht das Bedürfnis einer anderen Person damit zu befriedigen, sozusagen. Und was hier sehr offenbar wird, ist, dass Waren eine prozessierende Einheit bilden, beziehungsweise in einer solchen stehen, kapitalistische Produktionsweise immer vorausgesetzt, und nur in einem Prozess lassen sich ihre relationalen Eigenschaften realisieren. Das heißt, die Ware in ihrem Prozess changiert immer bis zu einem gewissen Teil muss als Gebrauchswert und Tauschwert oder Gebrauchswert und Wert immer in ihr konkretes Gegenteil übergehen, um sich realisieren zu können. Oder im Prozess der kapitalistischen Akkumulation. Okay, ja, Entschuldigung. Aber gleichzeitig kann diese andere Seite auch nie völlig ausgelöscht werden, also die Negation des einen. Denn eine Ware würde nicht getauscht, wenn sie irgendeine Form von Gebrauchswert hätte oder irgendein Bedürfnis befriedigen könnte. Gleichzeitig muss sie unter kapitalistischen Verhältnissen aber auch gegen Geld getauscht werden, also muss immer einen Tauschwert realisieren. Also das ist auch ein Ding, das werden wir alle kennen. Für lau kommt man im Kapitalismus an nichts heran, ne? Also oder an die wenigsten Dinge, ne? Auch bei komplettem Übermaß der materiellen Güter. Ja, relativ bittere Erfahrung. Also man kann von innerhalb der kapitalistischen Totalität von einer gegenseitigen Verwiesenheit und Widersprüchlichkeit, die sich auf keiner Ebene auflösen lässt, sprechen. Ja, okay. Und in der Hinsicht würden wir auch meinen, dass man die Ware nur strikt antinomisch verstehen kann in diesem vorhergehenden, in der vorhergehenden Definition. Und Marx hat das, wenn man so will, nicht mit dem Begriff, aber doch schon so beschrieben, wenn man wiederum zur Kritik der britischen Ökonomie nachliest, Zitat, wenn die Ware daher nur als Gebrauchswert werden kann, indem sie sich als Tauschwert realisiert, kann sie sich andererseits nur als Tauschwert verwirklichen, indem sie sich in ihrer Entäußerung als Gebrauchswert bewährt. Und das signifiziert einmal einen gewissen Widerspruch. Und dieser interne dialektische Widerspruch sozusagen muss sich in einer fetischistischen Gesellschaft irgendwie fortpflanzen oder fortbestimmen, wenn man so will. Also der muss, weil er nicht aufhebbar ist, weil er immer wieder kommt, in der strikt Antinomie, muss er der auch auf anderen Ebenen geltend gemacht werden oder sich Geltung verschaffen. Das lässt sich zum Beispiel auch werttheoretisch formulieren am Verhältnis von relativer Wertform und Äquivalentform. Also ich hoffe, das sind allgemein relativ bekannte Begriffe. Es tut mir leid, das kann man jetzt da jetzt nicht so, also nicht ganz genau darlegen, was der mit Marx jetzt im Einzelnen gemeint hat. Klar ist zum Beispiel, dass der Wert ein gesellschaftliches Verhältnis ist und sich nicht in einzelnen stofflichen Gebrauchsgütern alleine darstellen lassen kann. Also das Stoffliche lässt sich nicht rein Abstraktion auflösen und drei Sack Kartoffeln an sich können nicht irgendwie Wert vorstellen, weil die gleichen drei Sack Kartoffeln sind drei Sack Kartoffeln, ist irgendwie sozusagen, wenn man es von der Wertformanalyse sieht, am Anfang tautologisch und in sich geschlossen und können keine Wertform darstellen. Marx zeigt deswegen in der Wertformanalyse, wie sie dieses Verhältnis der ungesellschaftlichen Gesellschaftlichkeit in zwei Waren, in ihren jeweiligen Formwechseln als relative Wertform und Äquivalentform darstellen muss. Und jetzt hören wir uns Marx noch einmal an, wie er dieses Verhältnis von relativer Wertform und Äquivalentform im ersten Band des Kapitals, ich weiß nicht, 10 Seiten nach dem Beginn ungefähr, auch einführt. Und die dort verwendeten Ausdrücke und Argumentationsfiguren sollten relativ bekannt vorkommen, oder hoffentlich, oder vielleicht, von dem, was wir bisher gesagt haben. Da heißt es, relative Wertform und Äquivalentform sind zueinandergehörige, sich wechselseitig bedingende, unzertrennliche Momente, aber zugleich einander ausschließende oder entgegengesetzte Extreme. Das heißt Pole des Wertausdrucks. Soll ich es noch einmal lesen, oder ist das... Ich versuche es noch einmal zu erklären. Übersetzen wir das ein bisschen in unsere analytischere Sprache, die wir als abstrakte Grundform versucht haben darzulegen, dann ließ es sich sagen, dass die relative Wertform und Äquivalentform intern aufeinander bezogen sind, denn sie sind, wie Marx Zitat, zueinander gehörige, sich wechselseitig bedingende, unzertrennliche Momente, dass sie gleichsam Momente einer Totalität bilden, das Symbol des Wertausdrucks, und der Wertausdruck wiederum ist nicht verständlich ohne die kapitalistische Produktionsweise selbst, und darüber hinaus in einem antinomischen Verhältnis zueinander stehen, denn sie sind zugleich einander ausschließende und entgegengesetzte Extreme, obwohl sie gegenseitig impliziert sind und sich nur in diesem Verhältnis zueinander Gegenstand gewinnen können, also ja, realisieren können. Und wenn man das genauer sich ansieht, stellt sich die Beziehung dann ungefähr folgendermaßen dar. Ohne Äquivalentform kann es keine relative Wertform geben. Eine Ware kann ihren Wert nicht an sich selbst ausdrücken. Also 3 Sack Kartoffeln sind 3 Sack Kartoffeln sozusagen. Das ist ein unmögliche Form für Wertausdruck. Selbiges gilt natürlich auch umgekehrt. Es kann keine Äquivalentform ohne, keine relative Wertform ohne Äquivalentform geben, also in der sich der relative Wert sozusagen dann Ausdruck verschafft. Und ich kann das jetzt leider nur ganz kurz darlegen. Der Marx zeigt es am Anfang des Kapitals auch, in welche Art von Fetischisierung sich durch die Äquivalentform eigentlich genau ergeben, wie sich das eine ins Gegenteil verkehrt. Aber grundsätzlich lässt sich kurz gesagt sagen, dass sich die Widersprüchlichkeit darin zeigt, dass in diesem zusammengehörigen Ausdruck die Äquivalentform an sich als Ding ein gesellschaftliches Verhältnis vorstellen muss und somit die Bestimmungen eines handfesten Guts in ihr Gegenteil verkehrt werden müssen. Also das ist dann, kommt dann im Geld wieder, weil die bestimmt sich ja vor das Geld, darauf komme ich noch. Ein Ding muss ein gesellschaftliches Verhältnis darstellen. Das ist was relativ extrem, also was real Paradoxes bis zu einem gewissen Grad. Derselbe Widerspruch zeigt sich dann natürlich auch bei dem, was der Marx den Springpunkt seiner Kritik der britischen Ökonomie genannt hat, nämlich der Unterscheidung zwischen abstrakter Arbeit und konkreter Arbeit. Also Arbeit oder Tätigkeit an sich kann immer nur konkret sein. Es steckt, natürlich steckt es nicht drin, aber es steckt eine besondere Arbeitszeit in den hergestellten Gütern. Das Anpflanzen von Tomaten verhält sich verschieden qualitativ zum Bauen von Düsenjets. Das sind total verschiedene Dinge, die verschiedene Erkenntnisse erfordern. Um jedoch wert zu werden oder Tauschwert zu haben, muss die Arbeit sich am abstrakten gesellschaftlichen Durchschnitt orientiert. Sie muss in anderen Worten ihre Besonderheit und die besondere individuelle Arbeitszeit negieren und als, oder jetzt noch einmal ein bisschen dialektischer vielleicht, um als Besonderes zur Geltung zu kommen, muss es sich abstrakt verallgemeinern, das Gut. Und wiederum gibt es da eine gegenseitige Implikation der Sache. Die abstrakte Arbeit ist natürlich völlig taub gegenüber, wie wir alle wissen, der konkreten Tätigkeit, die eine gewisse Eigenlogik, Eigendynamik und Eigenzeit immer auch für sich beanspruchen müsste. Gleichzeitig ist aber diese konkrete Arbeit bis zu einem gewissen Grad die Bedingung der Möglichkeit der abstrakten Arbeit oder die abstrakte Arbeit die Bedingung der Möglichkeit der Realisierung der konkreten. Das haben wir schon an diesem Tauschwert-Gebrauchswert-Problematik durchgespielt. Das ist nur die andere Form dieser Sache. Also wenn man das dann noch einmal zusammenfasst, ließe sich sagen, die Ware ist, kann man charakterisiert werden als Entzweiung unter dem Gesichtspunkt der immer bereits vorausgesetzten gesellschaftlichen Vermittlung. Und aus der Werttheorie, wie wir sie bisher schemenhaft, ich will gar nicht sagen dargestellt haben, sondern nur so irgendwie Schlaglicht darauf geworfen haben, kommt heraus, wenn man Marx liest, dass da im Ende der Äquivalentform sozusagen die Geldform steht. Das macht er im Kapital in 4 Schritten, der Marx, also in der allgemein bekannten Ausgabe, in älteren Ausgaben sind es noch 5 oder vielleicht sogar 6 Schritte, ich hab's jetzt vergessen. Wurscht, am Ende sozusagen kommt die Geldform raus, und der Marx sagt ja auch, er möchte sowas wie die logische Genesis der Geldform, das steht im Kapitalband 1, beschreiben. Also der erwähnte Widerspruch soll als dialektischer aufgefasst werden, muss natürlich, weil er nicht auflösbar ist, sich auch in der Geldform irgendwie wiederfinden lassen. Und dieser Widerspruch findet sich auch dort. Er zeigt sich nämlich ausdifferenziert in der Entgegensetzung mit der Verdopplung von Ware und Geld. Wenn man sich überlegt, Geld, wie Marx das sagt, ist das allgemeine Äquivalent, die Königsware, die dem, Marx sagt, alles dem sogenannten allgemeinen Warenpöbel gegenübertreten. Das heißt, Geld bleibt ein Besonderes, ist sozusagen eigentlich selbst eine Ware, also am Anfang Gold, oder das ist jetzt wieder ein theoretisches Problem, das haben wir gestern gehört, ob Geld Warenform annehmen muss oder nicht, das gehört aber mit hinein in diese Sache natürlich. Also Geld ist selbst ein Besonderes, eine Ware, muss sich aber gleichzeitig als real existierende, abstrakte Allgemeine darstellen. Und es ist überdies auch dieses reale Allgemeine in besonderer Form wiederum. Es ist, wie Marx sagt, in zur Kritik der politischen Ökonomie, der materiale Repräsentant des stofflichen Reichtums. Infolgedessen ist es wieder paradox, ist, wenn man so will, der lebendige Widerspruch, da der Reichtum eigentlich immer nur konkret, ein Reichtum am, sagen wir, Töpfen, Düsen, Jets, Kühlschränken, wenn man so will, bestimmten Gesellschaften, Handgranaten oder auch Beziehungen sein kann. Nicht jedoch Reichtum an und für sich, wie der Marx da aus der Kritik der politischen Ökonomie, unmittelbare Inkarnation aller realer Arbeiten. Da gibt es noch dieses andere relativ bekannte Marx-Zitat aus der ersten Ausgabe des Kapitals, das nachher von Marx nicht mehr aufgenommen worden ist in die weiteren Versionen, wo er sagt, auf die Paradoxie des Gelds angesprochen, es ist, als ob außer Löwen, Tigern, Hasen und allen anderen wirklichen Tieren auch noch das Tier existierte, die individuelle Inkarnation des ganzen Tierreichs. Ein solches Einzelne, das ist in sich selbst, das in sich selbst alle wirklich vorhandenen Arten derselben Sache einbegreift, ist ein allgemeines wie Tier, Gott und so weiter. Also ist ein Einzelnes, das an und für sich Allgemeines darstellen muss. Oder Allgemeines in abstrakter Form. Das ist dann, also der Gegensatz im sinnlich-übersinnlichen Ding Ware hat sich somit verselbstständigt ins Gegensatzpaar Ware und Geld. Und das Geld tritt ja der Ware als polarischer Gegensatz gegenüber. Sozusagen, wenn man so will, auch als Gebieter der Ware. Also. Und der hat sich jetzt sozusagen in dinglicher Form festgemacht als Verselbstständigung der Momente gegeneinander. Denn auf der einen Seite ist die konkrete Privatarbeit des bürgerlichen Subjekts, die Produktion von Waren, wenn ein so will, seine oder ihre eigene Leistung mit dem ganzen theologischen Brimborium, was da dran hängt. Auf der anderen Seite ist der gesellschaftliche Zusammenhang, die gesellschaftliche Vermittlung qua Geld, die in dinglicher Form existiert, sodass eins, wie es bei Marx im anderen Zitat irgendwo auch heißt, eins seine eigene Gesellschaftlichkeit sozusagen im Hosensack mit sich mitträgt, in Form des Geldes. Und da sagt Marx dann im Kapital am Ende der Wertsumanalyse, der in der Ware eingehüllte innere Gegensatz wird also dargestellt durch einen äußeren Gegensatz, durch die Äußerlichkeit von Ware und Geld. Und damit kommen auch schon gewisse Fetischisierungen. Es gehen damit einher, nicht nur der Warenfetisch, sondern auch der Geldfetisch zum Beispiel, das Geld. Also das Waren sich vergleichbar werden, weil es Geld gäbe und dass es nicht Geld gibt, weil Waren, also ganz einfach gesagt, Waren abstrakte Arbeit repräsentieren müssen. Aber Marx macht auch ganz klar, dass durch diese Verselbstständigung des wesenhaft widersprüchlichen Zusammengehörigen hindurch muss sich dennoch die Einheit immer wieder geltend machen. Also die können sich nicht, wenn man dieses Zitat erinnern auf dem anfänglichen Handout, die zusammengehörigen Momente lassen sich nicht einfach in zwei hauen. Das ist also die und weder Wert als auch Geld können sich völlig als Identität setzen, auch in der ausgeformten Kapitalbewegung, also GWG-Strich, zu der wir jetzt nicht so viel nichts sagen können, denn es bedarf einerseits immer wieder auch eines, wie auch immer, schalen Rekurses auf Stofflichkeit und Bedürfnisbefriedigung, aber auch menschliche Arbeitskraft schlechthin zur Mehrwertproduktion, das haben wir gestern ungefähr, also gehört von Bobby zur, wenn man so will, säkularen Tendenz der Mehrwertproduktion, sich selbst irgendwie zu untergraben. Aber durch diese Entzweiung und Verdoppelung des gesellschaftlichen Zusammenhangs in Dingform, die im Geld inkarniert ist, ist die Verselbstständigung der beiden Sphären gegeneinander auch gleichzeitig immer mitgesetzt. Also das innerlich Zusammengehörige kann äußerlich sich trennen, obgleich diese Trennung nicht längerfristig anhalten kann. Haben wir gestern übrigens auch beim Bobby kurz gehört, über diese zirkulativen Gründe der Krise, die es immer auch geben kann. Und die Konsequenz solcher Trennungen sind eben die endemischen zirkulativen Krisen des kapitalistischen Produktionsweise. Also eine dialektische Theorie des Kapitalismus ist unumwunden immer auch eine bestimmter Weise eine Krisentheorie, die abstrakten Bewegungsmechanismen des Kapitalismus darstellen will. Und also auf diese Problematik, ob dialektische Gesellschaftstheorie des Kapitalismus oder Kritik eine sowas wie eine innere Schranke implizieren muss als Dialektik selbst. Das ist ein interessantes Problem, zu dem jetzt nichts sagen will oder kann, das aber ein sehr verzwicktes Problem ist, das eigentlich noch genauer ausgeleuchtet werden müsste. Man könnte sich auch eine Dialektik vorstellen, kann man sich eine Dialektik vorstellen, die nicht eine negative Aufhebung, eine Kumulierung sozusagen, wie das in der inneren Schranke sozusagen postuliert wird, hat. Aber das geht so weit über das hinaus und das kann ja nicht lösen, ehrlich gesagt, das behindert. Also das muss man sich, an euch alle hier, vielleicht möchte was in einem Exit-Heft publizieren dazu. Oder auch anderweitig. Also mit der Geldform ergibt sich eben die abstrakte Möglichkeit der Krise, das haben wir gestern schon genauer gehört. Und dazu möchte ich etwas längeres Marx-Zitat noch einmal vorlesen, wo es um die äußerliche Verselbstständigung des innerlich Unselbstständigen geht und auch um die trotz allem bestehende Einheit der verselbstständigten Pole. Und es lohnt sich da, Marx ein bisschen länger zu Wort zu kommen zu lassen. Das ist ebenso also im ersten Band des Kapitals, MEW 23, 127 und folgende, das ist am Ende des Gelds, ja, irgendwo da am Anfang drinnen. Also Zitat. Geht die äußerliche Verselbstständigung des innerlich Unselbstständigen, beieinander ergänzend bis zu einem gewissen Punkt fort, so macht sich die Einheit gewaltsam geltend durch eine Krise. Der wahre immanente Gegensatz von Gebrauchswert und Wert, von Privatarbeit, die sich zugleich als unmittelbare gesellschaftliche Arbeit darstellen muss, von besonderer konkreter Arbeit, die zugleich nur als abstrakt allgemeine Arbeit gilt, von Personifizierung der Sache und Versachlichung der Person, dieser immanente Widerspruch erhält in den Gegensätzen der Wahnmetamorphose seiner entwickelten Bewegungsformen. So, jetzt muss ich kurz trinken. Und dann. Das ist nicht so toll. Bitte? Da ist irgendwie Dreck dran. Ach so. Gibt es irgendwo was zu trinken kurz? Trocken den Hals. Ist bald aus. Nehmen wir es, also ein sehr interessantes Zitat. Also Marx selbst hat da kursiv gesetzt, Krise und Krise, Widerspruch und seine entwickelten Bewegungsformen. Wenn man es dann ein bisschen vielleicht noch genauer ausführt, dann hat man sowas wie die Einheit gewaltsam geltend macht, immanenter Gegensatz, und dann zählt er das auf, was wir versucht haben, so halbwegs darzulegen, Gebrauchswert und Wert, Privatarbeit, die zugleich als unmittelbare gesellschaftliche Arbeit darstellen muss, konkrete Arbeit, die zugleich abstrakte allgemeine Arbeit ist, und, Fetischkapitel, Personifizierung der Sache und Versachlichung der Person. Und das ist immer dieser immanente Widerspruch, also es ist anscheinend ein Widerspruch, erhält sich durch die Gegensätze der Wahnmetamorphose und bekommt seine entwickelten Bewegungsformen in der Geldform nachher und dann eben auch als ein Moment davon in der Krise. Also wenn man so will, in zwei knapp und dicht gedrängten Sätzen expliziert Marx hier die Dialektik der Wertform, wenn man will, mithin sozusagen die Grundlage seiner gesamten dialektischen Theorie. Also auch wenn man auf die Begrifflichkeiten etwas gehört hat, das hat doch vielleicht zumindest peripher mit dem zu tun, was wir da versucht haben vorher darzulegen. Und in Ware und Geld können sich diese Widersprüche verselbstständigen, als die Pole. Sie gelten folglich also als getrennt. Diese Verselbstständigung kann auch bis zu einem gewissen Punkt voranschreiten, aber dann verschafft sich ihre notwendige Einheit krisenhafter Neugeltung. Also, ja. Also was Marx hier kurz benennt, ist einfach die abstrakte Möglichkeit von Krisen, so wie sie auf der rein logischen, zirkulativen Ebene, das ist nicht das, was wir gestern, was der Bobby versucht hat zu erklären, mit der Produktionskrise des Mehrwerts und der abstrakten Arbeit. Und natürlich ist das nicht das Ende der Fahnenstange, das pflanzt sich weiter fort. Nicht umsonst redet Marx im dritten Band des Kapitals und in den Theorien über den Mehrwert noch einmal von den weiteren Bedingungen realer Krisen. Und er spricht dann auch von der realen Krise, zu der nur übergegangen werden kann mit weiteren Vermittlungen. Aber was am soeben gebracht Zitat dargestellt, sehr schön darstellen kann, ist die inhärente Krisenhaftigkeit des Kapitalismus, die irgendwie eine Konsequenz seiner Widersprüchlichkeit ist, wenn man das weiterdenkt, wie wir das meinen, seiner dialektischen Widersprüchlichkeit, die sich in einem Grundwiderspruch der Gesellschaftsform selbst zeigt, was halt dann, also mir gefällt der Begriff ungesellschaftliche Gesellschaftlichkeit am besten, aber da gibt es dann halt wir haben ja mehrere sozusagen Charakterisierungen gehört, die dieses Gesamtverhältnis von Gesellschaft irgendwie auf den analytischen Begriff, wenn man so will, bringen wollen, der das natürlich nicht dann fassen kann. Und ja, und in der Krise stellt sich halt die wesenhafte Einheit der gegeneinander verselbstständigen Pole gewaltsam wieder her. Und dazu vielleicht zum Abschluss dieses, wenn man so will, dieses allzu schnellen Durchgangs durch das Ganze. Vielleicht auch durch die ganze Scheiße, wie es bei Marx heißt. Noch ein Zitat aus den Theorien, aus den Theorien über den Mehrwert aus dem zweiten Band dieser. Sie, also er meint die Krise, ist die gewaltsame Herstellung der Einheit zwischen Verselbstständigten und die gewaltsame Verselbstständigung von Momenten, die wesentlich eins sind, also eins wesentlich Gesellschaft sind, aber sie sind gleichzeitig die Herstellung einer Einheit, die gebrochen ist durch die Warenform und die Geldform. Gleichzeitig sind sie aber auch Zeichen dieses Gebrochenseins als Krisen, weil da, ja, das war vielleicht jetzt, naja, vielleicht war es nicht ganz klar, aber das zum ganzen Schluss ist, aber ich belasse es jetzt einmal dabei. Danke. So, jetzt hätten wir noch den interaktiven vierten Teil, wo wir das vielleicht gemeinsam diskutieren wollen oder auch versuchen, das mit der Wertespaltungskritik irgendwie zusammenzubringen. Oder Pause? Es ist, vielleicht 15 Minuten Pause, dann kann man um 6 noch eine Stunde diskutieren, bis zum Abendessen. Also essen wir auch um 7 Abend beim Grillen? Oder? Ja, also der Grillplatz ist hier bei dem Regenbogen, geht hier und da drüben könnte man schon sehen. Oder zeige ich das nicht falsch richtig? Ja, und um welche Uhrzeit? Also hier hinter dem Gebäude. Bevor er hier rumgeht zum Einladen, könnt ihr so runtergehen, da steht weg und so weiter, das ist ein großer Grill. Da müssen wir mal sehen, wie wir das alles zusammen so hinkriegen. Ich weiß jetzt auch nicht, weil die mittlerweile gestempelt haben. Das Fleisch kommt von der Küche rüber, Wurst und so weiter, was bestellt wird. Die Füße sind da. Wenn wir Getränke da mit hinnehmen wollen, dann müssen wir eben einfressen. Das steckt sich jeder rein. Bier oder so. Ja, es bleibt jedenfalls Zeit zur Diskussion, glaube ich, wenn wir um 6 weitermachen. Okay, dann machen wir 15 Minuten Pause, oder? Ja.